Io chiederei ai bossisti di dire semplicemente, non è un appello, insomma, ecco, ma di dire semplicemente da dove vengono e che cosa studiano, insomma, ecco. Così questo può servire per incominciare a rompere il ghiaccio e a incominciare anche le discussioni, ecco, del seminario. Discussioni che incominceranno dopo la relazione del professor Lecche e possono riguardare gli interventi sia la relazione del professor Lecche sia anche le informazioni di stamattina, insomma, perché stamattina appunto eravamo molto ufficiali. Ma venite avanti, però veramente avrei quelle sedie vanno riservate al pubblico, diciamo così, che non è nella lista dei partecipanti, ecco, gli altri dovrebbero venire più avanti. Allora io prego sostanzialmente, quando faccio i nomi in ordine alfabetico, di dire in 30 secondi da dove si viene e che cosa si studia, diciamo. Francesca Rita Alimonti, ecco. Vengo da Roma e mi occupo di mistica tedesca, sono tedesca. Benissimo. Cassese. Vengo dall'Università di Trieste, sono ricercatore di storia moderna, mi interesso particolare di serie Pan. Exter Brink. Exter Brink. Non c'è. Meissen. Sono assistente all'Università di Potsdam, sono uno svizzero, mi occupo della storia del pensiero. Ecco. Ognuno può parlare la sua madrelingua, il costume dell'istituto è che ognuno parla la sua madrelingua, se vuole parla anche l'altra, ecco, ma uno parla la sua lingua e gli altri capiscono, ecco, quindi anche in questo. Ecco, allora Meissen, ecco. Katia Occhi, non c'è. Miriam Torini, c'è. In modo viene da Ferrara e ha studiato il problema del rapporto tra morale e diritto, diciamo così, nel suo libro Militante, post-Fenizia. Baumgarten, Hamburg. Allora, la puntualità dei borsisti è molto dubbia. Cecilia Ciucciarelli. Ilaria Lasagni. Io vengo da Milano, mi occupo di storia religiosa con il professor Tolini all'Università Statale, in particolare all'Istituto di Storia Medievale Moderna. Adelisa Malena. Io vengo da Pisa e sono funzionario della scuola romana. Io da Pisa con il professor Prosperi sul processo di attentato comunità contro il disabile. Ingo Schütze, non c'è. Manuela Pellardini, non c'è. Hans Kohls, sì, sono io. Sono belga e lavoro sulla formazione dello Stato nel 500 nei Paesi Bassi e studio all'Istituto Universitario Europeo a Firenze. Grazie mille. Louise Langweber. Johannes Merz, Ingo Stader. Sì, sono io, sono tedesco, vengo adesso da Roma e mi occupo della storia della Chiesa nell'età moderna e lavoro su Roma e Perugia, sui rapporti intorno a queste due città. Grazie. Ecco, gli altri in quell'ora li presenteremo quando arriveranno. Passiamo allora ai lavori di sito. Con la prima parte sotterranea. Almeno non è necessario di presentare il professore Konrad Lepke, che era ordinario cattedratico di storia moderna all'Università di Bologna, ma era membro e ancora membro del consiglio scientifico dell'istituto è ben noto a Trento, uno dei sei numerosi libri, sui numerosi libri si occupa della storia della curia romana e della pace delle spalle. E questo circolo che si muove adesso con sua contribuzione. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, zur Einleitung drei Vorbemerkungen. Erstens, ich habe das Thema etwas verändert. Ich führe es nicht bis 1650, sondern nur bis 1566 vor. Sachlich wäre zwar der Endpunkt 1650 der richtige, aber ich würde dann zu einem Abstraktionsgrad gezwungen, dass es nicht mehr mit Geschichte oder wenig mehr mit Geschichte als einer anschaulichen Wissenschaft zu tun hätte. Wenn ich also in einer halbwegs erträglichen Länge fertig werden will, muss ich 1566 aufhören. Ob wir die gleichen Vorstellungen über halbwegs erträglich haben, kann ich jetzt noch nicht sagen. Bis ich reingefallen bin und doch. Zweitens. Die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und dem Trenter Konzil lassen sich nicht ohne weiteres dem Rahmenthema unserer Zuordnung, so meinte ich in Bonn, als ich das schrieb, ob man nun mit Wolfgang Reinhardt mehr als unter Moderne, mehr an die moderne soziologische Begründung heranzieht oder mit Brody mit Moderne etwas sagen, was wir Deutschen wohl eher mit Frühneuzeit übersetzen würden. Über die generelle Nützlichkeit der Kategorie Modernisierung und auch die spezielle Nützlichkeit für die Forschung der Frühneuzeit haben die beiden Organisatoren unserer Tagung, wahrscheinlich sind sie optimistischer als ich, ich lasse mich aber da gerne eines Besseren belehren. Auf einer anderen Ebene sind Rainer hat das heute Morgen einen Nebensatz einmal ist darauf angespielt, dass die bis vor 15, 20, 25 Jahren die Faszinierung des systematisch schwer definierbaren modernen Begriffs, der mit dem Fortschrittsgedanken zusammenhing, in der heutigen philosophischen Diskussion von postmodernen Gegengedanken abgelöst worden. Daher könnte man auch auf die Frage kommen, ob der Leitgedanke Modernisierung nicht eine bereits überholte Gegenwartsposition darstelle, was nach meiner Auffassung auch wieder Folgen für die Geschichtswissenschaft hätte. Ich denke bei Modernen zunächst nicht an Walcott Parsons, sondern an die Question des anciennes Modernes im 17. Jahrhundert und an die philosophische Diskussion, die sich darin gerannt hat. Aber das mag alles auf sich beruhen. Soweit unter Modernen die folgenreiche Veränderung von Rahmenbedingungen des geschichtlichen Lebens im 16. und 17. Jahrhundert verstanden werden kann, passt mein Vortrag in unsere Tagung. Denn was werde ich darlegen? Ich muss mich entschuldigen, dass ich die Zusammenfassung meines Vortrags erst heute Morgen mitgebracht habe. Ich habe da einen Brief nicht offen vermeldet. Das Reich wurde seit 1532 mit der interimistischen Anerkennung der lutherischen Konfessionskirchen, die 1555 und 1648 unbefristet fortgeschrieben worden ist, ein politisches Gemeinwesen, das zu zentralen Regelungen des geltenden Kirchenrechts ebenso quer stand wie zu den normativen Vorstellungen der katholischen und protestantischen Theologien des 16. und des 17. Jahrhunderts, soweit sie sich über Aufgabe und Zweck des Staates. Das Reichskirchenrecht, das seit dem Augsburger Religionsfrieden war, das hat uns Martin Haeckel überzeugend gelehrt, weder mittelalterlich vorkonfessionell noch nachmittelalterlich konfessionell, weder katholisch noch lutherisch noch reformiert, sondern die gleichzeitig, jetzt kommt ein etwas schwieriger Begriff, prä- und bikonfessionelle Konstruktion eines Notrechtes, mit dessen metajuridischer Problematik man sich nur deshalb abfinden konnte, weil dieses Notrecht angesichts des tatsächlichen Zwangs der Umstände den besten konsensfähigen Ausweg aus einem Dilemma bot. Auf diesen Begriff komme ich später zurück. seit 1532 offene Diskrepanz der kirchlichen Verfassung und Rechtsordnung des Reichs vom römischen Kirchenrecht hat das Papsttum im 16. Jahrhundert toleriert. In der Schlussphase des Dreißigjährigen Krieges zwischen 1640 und 1650 hat es sich von dieser Diskrepanz unterschiedlich intensiv zunächst distanziert und sie schließlich formell verurteilt. Dennoch wurde durch diese Verurteilung im Theodomus Nee von 1650 das Sonderverhältnis, das seit Otto dem Großen zwischen Kirche und Kaiser, Kirche und Reich bestand, nicht aufgehoben, sondern hat angedauert bis zum Ende des Reiches in der napoleonischen Ära. Aus diesen Erwägungen. Sì, se portano ancora qualche sede, bene, perché ricordo qui c'è un posto libero, scusate. E gibt sich für mich eine dreifache Gruppe. Anche in mezzo c'è un posto libero, scusate. Qui c'è un posto libero. Aus diesen Erwägungen ergibt sich folgende Gliederung. Erstens frage ich nach dem Zusammenhang der Komplexe Reich und Konzil in den Jahren 1521 bis 1545. Zweitens das Verhältnis von Reich und Konzil 1545 bis 1563 respektive 1552 und drittens 1555 bis 1566. Und schließlich noch zwei ganz kurze Anmerkungen. Jeder weiß, dass Kaiser und Reich im 16. und 17. Jahrhundert unterschiedliche Größen waren. Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung verwende ich gelegentlich in diesem Referat nicht nur im Vortragstitel den Begriff Reich auch für den Kaiser, wenn ich meine, es könnte nicht missverstanden werden. Zweitens. Dass ein Parcoursritt über 4,5 Jahrzehnte Kirchen- und Reichsgeschichte nicht ereignisgeschichtliche Details mit ihren tausend Gemengelagen genetisch beschreiben kann, sondern nur einzelne Fakten kurz streifen, bedarf keiner Begründung. Mir geht es darum zu erörtern, welche Folgen das Geschehen im Reich für das Zustandekommen und den Verlauf des Kollektivs gehabt hat und welche Folgen sich aus dem Abschluss dieses allgemeinen Konzils für die weitere Reichsgeschichte ergeben hat. Ich entwickle also einen problemgeschichtlichen Zusammenhang. Alles andere lasse ich beiseite, auch die vielfältigen Versuche, die Religionsfrage nicht durch das Konzil, sondern durch Religionsgespräche, durch ein Nationalkonzil oder durch den Reichstag zu klären. Ebenso klammere ich die ständige Abhängigkeit der Geschichte des Reichs und des Trierer Konzils von der europäischen Außenpolitik, Stichwort Türke und Frankreich, und von der Verfassungspolitik, Kaiser- und Reichsstände aus. Und damit kann ich mit Teil 1 beginnen, der Leitgedanke Konzil und die Reichspolitik 21 bis 45. In den theologischen Auseinandersetzungen, die Luther seit Ende 1517 in Deutschland entfacht hatte, spielte von Anfang an das Thema Konzil, meine Konzil Zukunft immer, das allgemeine Konzil, eine zwar nicht dominierende, aber doch wichtige Rolle. Denn mit diesem Stichwort verbanden viele der vielen kirchlich Interessierten große Hoffnungen. Kleriker wie Laien waren überzeugt, dass trotz der misslungenen Versuche von Konstanz und Basel die für überfällig erachtete Reform der Kirche in Capite et Membris allein von einem Konzil zu erwarten. Andere vertraten auch unabhängig von dieser kirchenpolitischen Zukunftserwartung innerhalb eines wieder sehr breiten Meinungsspektrums die Ansicht, dass die Kirchenverfassung noch keineswegs eindeutig im papalistischen Sinne zu interpretieren sei, dass folglich das Konzil zumindest unter gewissen Umständen über dem Papst stehen oder noch stehen könnte. Eine solche konziliare Kirchenverfassungstheorie bot verfahrensrechtlich günstige Position, wenn es darum ging, die Endgültigkeit päpstlicher Disziplinar- und Lehrentscheidungen zu bestreiten. Dies machte Luther sich mit seinen beiden Appellationen vom Papst an ein künftiges Konzil 1518 und 1520 zu eigen. Vor allem die zweite war mehr als nur ein prozessualer Gegenzug. Er richtet sich zunächst zwar gegen die römische Verurteilung seiner Theologie durch die Bulla Exsurge Domine und mobilisierte zugleich aber durch den appellativen Rückgriff auf den Konziliarismus öffentlichen Druck gegen den Papst. Luther selbst vertrat zu diesem Zeitpunkt keinen kohärenten Konziliarismus mehr, denn er hatte in der Leipziger Disputation von 1519 und vor allen Dingen in seinen späteren Kommentaren und Resolutionen die generelle Kompetenz nicht nur des Papstes, sondern auch der allgemeinen Konzilien zu dauerhaft verbindlicher Entscheidung von dogmatischen Streitigkeiten bestritten. An die Stelle der traditionellen Lehrentscheidung durch Instanzen, gleichgültig ob Papst oder Konzil, war Luthers theologisches Formalprinzip der Sola Scriptura Theologie geprägt. Deshalb hat ein Argumentieren auf mehreren, rein logisch schwer kombinierbaren Ebenen die deutsche Konzilsdiskussion und Konzilspolitik bis zum Ende des Tridentiums bestimmt. Sie bewegte sich immerzu in einem vielgliedrigen Geflecht von ausgesprochenen und unausgesprochenen Widersprüchen und Zielen. Aber es gab auch Gemeinsames. Fast allen galt, vor allem in den frühen 20er Jahren, ein Konzil als der große Hoffnungsträger für Kirchenreform. Hingegen wurde es als kompetente Institution, die demnächst endgültig die dogmatischen Streitfragen zu entscheiden habe, von Luthers Anhängern, und zwar schon seit den 20er Jahren, nur unter Vorbedingungen akzeptiert, die für die katholische Seite unannehmbar waren. Daher ist das Schlagwort Konzil in der Reformationszeit ein Bedeutungsträger für Gegensätzliches geworden. Wenn die Altgläubigen vom Konzil sprachen, so merken sie etwas anderes als die Neuerer, die das gleiche Schlagwort benutzen. Die Ambiguität dieser Leitparole hat seiner tagespolitischen Nützlichkeit natürlich keineswegs Abbruch getan, im Gegenteil. Der Umstand, dass sich programmatisch nahezu alle Seiten auf die gleiche Vokabel Konzil beriefen und berufen konnten, solange das Konzil nicht begonnen hatte, dürfte seine politische Verwendungsfähigkeit begünstigen. Das Wormser Edikt, 5. Mai 1521, war vom Kaiser als Advocatus ad Defensor Ecclesia Romanae gemäß dem seit dem 13. Jahrhundert gültigen Ketzerrecht erlassen worden. Es hat bekanntlich die Vollstreckung des päpstlichen Verurteilung Luthers nicht bewirkt. Das Problem der mit der Luthersache verbundenen theologischen Konzeption, also der Glaubensfrage, blieb faktisch in Deutschland offen. Es sollte nun nach dem Willen der Reichsstände unverzüglich durch ein Konzil geklärt werden und beim 2. Nürnberger Reichstag am 5. Februar 1923 forderten sie binnen Jahresfrist die Eröffnung eines Konzils, das erstens den dogmatischen Dissens zu entscheiden, zweitens die Kirchenreform zu begründen und drittens auf Reichsboden zu tagen habe. Die Formel, auf die sich alle geeinigt hatten, hieß ein frei christlich Konzilium in einer bequemen Mahlstatt gegen deutsche Nation. Diese Formel kombinierte zwei gegenläufige Zielvorstellungen miteinander, die von Anfang an auch in der Publizistik, mein Schüler Bockmann kommt demnächst mit einem sehr umfangreichen Buch über die Konzilspublizistik in Deutschland heraus, öffentlich und mit vielen tausend Variationen erörtert worden sind. Erstens im lutherischen Sinne ein Konzil ohne Papst. Womöglich ein Konzil, das den Papst nur als Angeklagten verhören und dann verurteilen würde und das sich für Entscheidungen in Glaubensfragen nach dem Sola Scriptura-Prinzip richtet. Zweitens war als kirchliche Vorstellung eine Kirchenversammlung, die an die hochmittelalterlichen Generalkonzilien anknüpfen müsste, mit dem Papst als Haupt und Herr der Versammlung des Verfahrens, eines Verfahrens, das sich nicht allein an die Schrift, sondern auch an Tradition und Kirche. Diese beiden Grundtypen mussten außerdem noch eine Antwort auf die konziliaren Kompetenzen des Kaisers und der Fürsten finden, die ein theologisch und politisch sehr problematisches Sonderproblem darstellen. Der dilatorische Formelkompromiss Freikirchlich Konzil in deutschen Landen von 1523 hat den in all diesen Positionen enthaltenen Grunddissens über Wesen und Aufgabe eines Konzils so lange verdeckt, bis es tatsächlich begonnen hat. Bis dahin aber hielt es viele Türen offen, sodass das Thema Konzil bis 1545 auf der politischen Tagesordnung eines jeden Reichstages stand. Es war auch ein ständiger Posten in der Agentenliste Karls V. seit 1526 mit dem Papst und seit Paul III., wenn auch mit erheblichen Einschränkungen größer als beim Kaiser, vom Papst her gesehen. dass das Projekt Konzil, wie immer es dann konkret aussehen sollte, für die beiden höchsten Gewalten der Christenheit nie alleinige oder unbedingt handlungsleitende Priorität bei den tagespolitischen Entscheidungen gewonnen hat, steht außer jeder Diskussion. Die Konzilspolitik des Reiches 23 bis 45 war bekanntlich das Gegenteil einer geradlinigen Einbahnstraße. 1524 forderten die Reichsstände ersatzweise ein Nationalkonzil, das der Kaiser verbot. Darauf insistierten sie de facto einstimmig ad interim bis zum Generalkonzil die Ausführung des Worms Edikts mit einer dehnbaren Formel, welche die evangelischen Fürsten, als reichsrechtliche Ermächtigung ihres landesherrlich gesteuerten neuen kirchlichen Wesens interpretieren. Als der Speyer Reichstag 29 unter kaiserlichem Druck weitere landeskirchliche Neuerungen bis zum Konzil unmissverständlich verbot und auf diese Weise wieder die religionsrechtliche Regelungskompetenz eindeutig von den Territorien weg und für das Reich und damit vor allem für den Kaiser beanspruchte, hat gegen diesen Beschluss der Altgläubigen, der große Mehrheit erfolgte, eine kleine Gruppe entschlossen evangelischer Reichsstände, die ihre entstehenden Konfessionskirchen nicht durch eine katholisch orientierte Reichsgesetzgebung gefährdet wissen wollten, Protest, also Rechtsvorrat. Die protestierenden Stände verlangten 1529 für reichsreligionsrechtliche Regelungen mit Geltungsanspruch für alle Territorien generell das Einstimmigkeitsprinzip. An diesem Geschäftsordnungspostulat mit hochpolitischer Konsequenz haben die Protestanten vor allem nach 1555 kontinuierlich festgehalten. Erst im Osnabrücker Frieden von 1648 konnten sie diese Abstimmungsregelung für die religionsrechtlichen Materien reichsverfassungsrechtlich durchsetzen. 48 gegen den Widerspruch einer zahlenmäßig nicht kleinen, aber militärisch unbedeutenden Minderheit, die in Corpus Catholicorum die Mehrheit darstellte, wurde 1648 in einem reichstagsähnlichen Verfahren durch eine aus den Protestanten und der katholischen Minderheit gebildete Mehrheit entschieden, dass künftig Mehrheitsbeschlüsse des Reichstags in religionsrechtlichen Fragen unzulässig seien. Die Garantie für dieses Verfahrensrecht lag in der Institutionalisierung der sogenannten Initio in Pactis, Artikel 5, Paragraph 52, die bis 1806 in Kraft blieb. Bei dieser reichsrechtlichen Institutionalisierung eines Corpus Evangelicorum und Corpus Catholicorum, die sich in Religionsrechtsfragen quer über die weiter bestehenden drei Kollegen der Kurfürsten, Fürsten und Städte hin erstreckten, damit war es gelungen, die Konfessionen ohne Preisgabe ihres jeweiligen Anspruchs auf universale Verbindlichkeit in die Reichsverfassung einzubinden. Im Rechtsabschied von 1530 hat der Kaiser noch einmal die Kirchen- und kaiserrechtlich korrekte Linie des Worms Ediktes behauptet. Außenpolitische Zwänge brachten ihn jedoch 1532 in Nürnberger Anstand dahin, bis zu einem künftigen Konzil den meisten der schmalkalsischen Stände ihr territoriales Konfessionskirchenwesen landfriedensrechtlich zu garantieren und die schwebenden Kammergerichtsprozesse über säkularisiertes Kirchengut zu unterbrechen. Wie der Kaiser wusste, waren diese Konzessionen kirchenrechtlich unvertretbar. Er legitimierte sie daher als unausweichliches und im Übrigen befristetes Notrecht. Ebenso verfuhr er 1539 beim Frankfurter Anstand, griff den Nürnberger Formel 1641 im Reichsabschied wieder auf, ging in einer geheimen Deklaration an die Protestanten noch weiter und ließ im Speyerer Abschied von 1544, während des Krieges in Frankreich noch, ein umfassendes Religionsgesetz verabschieden, das mannigfache Einzelregelungen über die kirchlichen Rechtsverhältnisse in den Territorien verfügte, die später als Versatzstücke in den Augsburger Religionsfrieden eingebaut worden sind. Wiederum interimistisch, als ein von den Umständen erzwungenes Notrecht mit Geltungsdauer bis zu einem Generalkonzil oder einem künftigen Reichstag. Dieses Speyerer Reichskirchensystem von 1544 war wie seine Vorläufer seit 1532 und seit Abschluss 1555 nicht interkonfessionell. da für die Katholiken das kanonische Recht ebenso gültig blieb wie für die protestantischen Territorien ihre jeweiligen Bekenntnisse und kirchlichen Ordnung. Es war auch nicht akkonfessionell, denn es ging zum Beispiel für beide Konfessionen verpflichtende Strafbestimmungen gegen Täufer. Ich habe es früher nicht ohne Bedenken, auch dabei zu drucken, einmal als konfessionsneutral bezeichnet, halte indessen auch diese Terminologie für problematisch und schlage heute den komplizierten Ausdruck prä- und bikonfessionell vor. Zugegebenermaßen ein schwieriges Wort, das aber, wenn man es erläutert, vielleicht in die richtige Richtung weist. Es soll bedeuten, das Reich, das als politisches Gemeinwesen erheblich älter ist als die Konfessionen, nimmt die Existenz von zwei Konfessionen mit ihrem sich gegenseitig ausschließenden universalen Wahrheits- und Geltungsanspruch als gegeben hin und regelt rechtlich über und neben diesen Konfessionen die Folgen, die sich aus ihrer antagonistischen Existenz ergeben. Dabei ist man sich bewusst, dass die meisten dieser reichsrechtlichen Regelungen der theologischen Kritik für jeden der beiden Konfessionen, nicht nur der katholischen, nicht standhalten können und dass es sich daher nur als Notmaßnahme, als ein befristetes und 1555 sagt man ein unbefristetes Interimistikum legitimieren lassen. Im Prinzip hat man sich auch 1648 dieser Philosophie bedient. Paul III. Hat das System, das freie Religionsrechtssystem von 1544, das ohne jede Beteiligung des Papstes entstanden war, als eine einzigartige kirchenpolitische Provokation durch den Kaiser empfunden. Er beantwortet sie mit dem berühmten Mahnbrief vom 24. August, das Text an die hohen spätmittelalterlichen Kämpfe zwischen Sacerdotium und Imperium anknüpfte und das dem Kaiser die Kompetenz zur Formulierung eines solchen Reichskirchenrechts grundweg abschritt. Für einen Augenblick schien jetzt der große Prinzipienkonflikt unvermeidbar. Er blieb der Christenheit jedoch erspart, weil das Brille bereits überholt war, als er im Kaiserhof eintraf. Im Frieden von Crepy, September 44, mit Franz I., hatte Karl V. die Zusage der französischen Beteiligung an einem Konzil auf Reichsboden erreicht. Das machte den Weg frei für das Brenner Konzil, das im November 44 zunächst auf den 15. März 45 einberufen und schließlich am 13. Dezember eröffnet wurde. Es ging inzwischen nicht mehr allein um Deutschland, denn die evangelischen Lehren hatten sich inzwischen in fast ganz Europa ausgebreitet, wenngleich unsere Aufmerksamkeit auf Deutschland gerichtet bleibt. Zusammenfassend, als Fazit unseres Überblicks über den Zusammenhang 21 bis 45, erstens, sobald das Scheitern der Konfliktlösung der Luther-Sache durch das Wormser Edikt, die nach dem bis dahin geltenden Recht korrekt war, sichtbar wurde, forderten nicht nur die Lutheraner, sondern das gesamte Reich, das waren damals bis auf ganz wenige keine Luther-Anhänger, die Lösung des dogmatischen Konflikts und die Kirchenreform durch ein Generalkonzil, dessen Wesen und Funktion bis 45 mit Hilfe des dilatorischen Formkompromisses von 23 beschrieben wird. Zweitens, die Forderung nach einem Generalkonzil bleibt seit 22/23 ständiges Thema der Reichspolitik und, was ich hier ausgeblendet habe, einer sehr umfangreichen öffentlichen Diskussion. Es gibt aus der Zeit von 25 bis 45 so etwa bei der Porte 454 Flugschriften über das Generalkonzil. Drittens, für den Kaiser behält das Projekt Generalkonzil einen hohen Stellenwert, gilt aber nicht als einziges Verfahren zur Lösung der Religionsfrage. Es hat im Ensemble der Gesamtpolitik Karls V. keine unbedingt dominierende Funktion, auch nicht innerhalb der kaiserlichen Religionspolitik. Erst als Frankreich 1944 auf das Konzil auf Reichsboden verpflichtet wird, kann Trient stattfinden. Viertens, neben der Konzilspolitik und den Religionsgesprächen, die ich nicht behandelt habe, hat der Kaiser seit 1532 Interimsregelungen getroffen, welche einerseits die Etablierung der lutherischen Konfessionskirchen reichsrechtlich, wenn auch auf Abruf bis zum Konzil, konsolidierten und andererseits mit dem römischen Kirchenrecht schwer oder gar nicht vereinbar war. Ein großer Konflikt ist daraus nicht entstanden. Zweitens. Zweitens, Reichen Konzil 45 bis 52, respektive 63. Ob ein Konzil, das nicht erst 1545, sondern schon 1523 in Tränen eröffnet worden wäre, die in Deutschland entstandene Glaubensspaltung, die den Schreiben den wahren Glauben beendet hätte, ist erwägenswert, aber unbeweisbar. 1545 jedoch bestanden, wenn überhaupt, erheblich geringere Chancen, die deutsche Glaubensspaltung durch ein Konzil zu überwinden, aus vielen Gründen, von denen ich drei nenne. Erstens. Aus den evangelischen Theologien der frühen 20er Jahre waren längst formierte Bekenntnisse funktionierender Konfessionskirchen geworden, wenn auch das Konfessionelle noch lange nicht zum Lebensexil der Masse der Bevölkerung gehörte. Die neuen theologischen Systeme dem Urteil der in Trient versammelten Bischöfe zu unterwerfen, dazu waren die kirchlichen und politischen Eliten der Protestanten nicht bereit. Sie lehnten beim Reichstag 45, dass der Konzil schon ab erst überhaupt eröffnet war, und begründeten 46 ihre öffentliche Absage an das Konzil sowohl juristisch wie auch kontrovers theologisch. Die deutschen Protestanten nahmen folglich an der ersten Tagungsperiode in Trient und Bologna nicht teil. Auch die kurze Anwesenheit einiger protestantischer Reichsstände, die sich unter kaiserlichem Druck zur zweiten Tagungsperiode 51-52 nach Trient begaben, zwar in Kurbrandenburg, Kursachsen, Württemberg und Straßburg, also schon wichtige Reichsstände, und von denen die Sachsen und Württemberger bekanntlich am 24. Januar 52 vor der Generalkongregation auftraten und ihre Theologie und ihre Vorbehalte gegen das Präsidium vorbringen durften, auch das machte aus der katholischen Bischofsversammlung an der Etsch natürlich kein europäisches Unionskonzil. Als der Fürstenaufstand gegen den Kaiser am 28. April 52 die erneute Suspension des Konzils erzwang, war, um ihn zu zitieren, der große Plan, mit Hilfe des Konzils die Kirchenspaltung zu beseitigen, endgültig begraben. Zur dritten Tagungsperiode sind die protestantischen Reichsstände zwar vom Papst geladen worden, aber keiner ist erschienen. Die evangelischen Landeskirchen im Reich hatten sich längst eingerichtet. Trient war deshalb, das ist das Zweite, seinem Anspruch und seinem Selbstverständnis zwar ein ökumenisches Konzil, seiner sozialen Wirklichkeit nach aber in Kirchenversammlungen lediglich einer der drei großen christlichen Konfessionen. Dass die Trienter Konzilsväter die bereits vollzogene lutherische Konfessionsbildung im Gegenzug mit Beschlüssen beantworteten, die seit Tölsch als Konfessionalisierung beschrieben werden, war folglich. Das bedeutete in Trient Fixierung und Abgrenzung des Katholischen vom Nicht-Katholischen in vielen, jedoch nicht in allen zeitgenössischen Schritten dogmatischen Zentralfragen, ohne direkte Konfrontation, also Zitierung, der protestantischen Theologie. Und es bedeutet zweitens hinsichtlich des kirchlichen Lebens die Fülle der Trienter Reformdekrete, die insgesamt jedenfalls ohne Zweifel unter dem Stichwort Modernisierung erforscht und geschrieben werden können, wie es uns heute Herr Reinhardt ja hervorragend vorexerziert hat. Die postredentinische Kirche war demnach de facto eine Konfessionskirche, auch in Spanien oder Italien, wo sie nicht wie in Deutschland, Frankreich, der Eidgenossenschaft und den Niederlanden in unmittelbarer Konkurrenz mit anderen großen konfessionskirchlichen Großgruppen sich befand. Alle Konfessionskirchen, das Luthertum, der Calvinismus wie der Katholizismus, erhoben universalen Anspruch auf religiöse Wahrheit mit sozial verpflichtenden Konsequenzen für die Gestaltung der Respublika Christiana. Das bedeutet konkret: Der Staat ist ein christlicher Staat. Die Bewahrung und Pflege der Religion, die ihm in einer einzigen Konfession entgegentritt, ist eine seiner wesentlichen Aufgaben. Zweitens, sich auf eine einzige Religion zu stützen, ist für den Staat auch deshalb unerlässlich, weil man davon ausgeht, dass ein politisches Gemeinwesen mit mehreren Religionen nebeneinander nicht Bestand haben kann, die eine andere Position vertraten, machen Außenseiter, die wir hier nicht im Sinne vom Allgemeinen sprechen, zugrunde legen können. Drittens, stand das Konzil in allen seinen Phasen unter massiver Einwirkung politischer Kräfte von außen, eine Einwirkung, die sich nicht alleine theoretisch noch übersichtlich im Gegensatz war Freiheit und Unfreiheit zuordnen lassen. Ob man, wie es die Protestanten taten und dann später Sarpi, den Papst in einer Versammlung, die durch seine weisungsgebundenen Legaten geleitet wird, als Kraft von außen bezeichnen darf, ist natürlich sehr die Frage. Die Konzilspäpste, selbst Paul III., sicher aber Julius III. Und Pius V. haben nach dem Dienst begründeten Urteil, der auch die Gegenargumente noch reichlich erwogen hat, alles in allem respektabel die Gratwanderung vollzogen, dem Konzil durchaus Freiraum für seine beratenden Entscheidungen zu gewähren und doch durch die Legaten Herr des Verfahrens zu bleiben. Problematischer waren die vielgestaltigen Zwänge, welche aus der Staatenwelt auf das Konzil eindrangen. Mit dem Kaiser, mit Frankreich, mit Spanien sich zu arrangieren, ohne Wesentliches preiszugeben, kam für den Papst und das Konzil zuweilen der Quadratur des Zirkels gleich. Die Details dieser politischen Einwirkung auf das Konzilsgeschehen, in dem sich das breite Repertoire der diplomatischen Kunst dieses Jahrhunderts in geradezu meisterlicher Artistik mit und gegeneinander entfaltete, muss ich natürlich übergehen. Allein die Konzilspolitik Paulus V. zwischen 45 und 52 wäre ein Thema für mehr als einen einzigen Vortrag. Ich erinnere nur an die pointierte Formel, mit der Heinrich Lutz sie 1979 charakterisiert hat. Zitat: Totale Abhängigkeit des Konzils vom Papst sei das einzige Mittel gewesen, die weitgehende Abhängigkeit des Konzils vom Kaiser zu vermeiden. Kaisers, dessen Eingreifen in den Ablauf des Tridentiums sich, ich zitiere erneut, durch innere Schwäche, theologische Unausgearbeitetheit und taktische Oberflächlichkeit ausgezeichnet hätte. Das sind gewichtige Fragen eines hervorragenden Sachkenners, die sich nicht einfach nebenbei mit Ja oder Nein erledigen lassen. Halten wir nur fest, dass der Dauerkonflikt zwischen Kaiser und Papst die erste Tagesperiode von Anfang bis Ende überschattet hat, und schließlich Anfang Januar 48 an den Rand eines Schismas führte. Ob die deutschen Protestanten sich ohne diesen Konflikt, den Konzilszwang des im Schmalkaldischen Krieg siegreichen Kaisers, der auf den Gipfel seiner Macht stand, hätten entziehen können, ist daher keine konkrete geschichtliche Herausforderung geworden und hat folglich keine historisch nachprüfbare Antwort. Ob umgekehrt das programmatische Miteinander der beiden Spitzen der Christenheit in der zweiten Tagungsperiode, so wie Lutz gegen die Wien gemeint hat, noch wirkliche Chancen zur Beseitigung der Glaubensspaltung durch die Bürger des Kaisers im Reich eröffnet hätte, wenn Karl V. im Winter 1552 die Warnungen vor einem Fürstenaufstand, die hinzugekommen sind, ernst genommen und sich frühzeitig dagegen politisch und militärisch rüstungsmäßig vorbereitet hätte, ist schwer zu entscheiden. Unbestritten aber von allen Antwortmöglichkeiten auf die konjunktivische Frage des Was-wäre-wenn-Geschehen-Geschichte bleibt, dass die politische Wende von 52 das Verhältnis von Tridentinum und Reich nachhaltig verändert hat, und zwar aus zwei Hauptgründen. Erstens schaute das Konzil in der dritten Tagungsperiode weniger nach Deutschland als nach Frankreich und Spanien. Zweitens war das Reich mit seinem Religionsrecht seit 1555 ein anderes politisches Gebilde als vorher. Der Religionsfriede hatte nach Möllers zutreffender Formulierung für Deutschland das Mittelalter mit mittelalterlichen Mitteln liquidiert. Weil das Tridentinum hingegen für die Kirche des Mittelalters keineswegs liquidiert, sondern im Gegenteil mit seinen dogmatischen Abgrenzungen und seinen disziplinären Form gekriegt, mittelalterliche Ansätze weitergeführt und ergänzend verändert hatte, deshalb waren aus den bis dahin durch ihre Rechtsordnung komplementären sozial gebildeten Kirche und Reich zwei heterogene Größen geworden, die trotz der Fortdauer vieler Berührungslinien und trotz großer gemeinsamer Schnittmengen, wenn ich einmal so sagen darf, nicht mehr zwei Seiten der gleichen Medaille darstellten. Dies ist jetzt im dritten Abschnitt zu erörtern. Da heißt, und jetzt kommt noch einmal dieser schreckliche Begriff, das Prägut Bietenkonfessionellreich von 1555 übers Eheregelung bis 1566. Der Abschied des Augsburger Reichstags vom 25. September 1555 ist ein ganz umfangreiches Gesetzeswerk von 144 Artikeln. Außerdem wurde noch eine Kammergerichtsordnung, also ein Gesetzbuch fürs Obergericht, Gerichtsverfassung, Prozessrecht und so weiter, verabschiedet. In der Masse dieses von den Juristen präparierten Beschlüsse machen die Bestimmungen, welche schon zeitgenössisch mit dem Schlagwort Religionsfrieden bezeichnet wurden, nur 18 Artikel aus. Unsere Vokabel Religionsfriede ist keine wertneutrale Bezeichnung eines abstrakten Sachverhaltes, sondern war ein zeitgenössischer Kampf- und Vernebelungsbegriff, ein Schlagwort. Denn die reichskirchenrechtlichen Regelungen von 1555 begründeten keinen endgültigen Frieden zwischen den Konfessionen, die im Übrigen auch keine monolithischen Blöcke waren, sondern sie bewirkten eine Veränderung der Verantwortung und der Formen des Streits über die kirchlichen Dinge, eine Art Waffenstillstand mit unbegrenzter Dauer. Im Einzelnen waren es komplizierteste Formelkompromisse zwischen konfessionellen Positionen, die ihrem eigenen Selbstverständnis nach unvereinbar waren, und sie enthielten Unklarheit. Die zurückzuführen sind, sondern absichtlich in Kauf genommen wurden, weil man sich die Zukunft nicht verbauen wollte. Jeder suchte jeden zu überlisten. Das bot natürlich den Politikern und Juristen manche Manövriermöglichkeiten, doch trotz all seiner metajuridischen und rechtstechnischen Ungereimtheiten. Der Religionsfriede, der 59 und 66 vom Reichstag erneut bestätigt worden ist, wurde sofort zu den Reichsfundamentalgesetzen, ich zähle jetzt schon 1562 der Wahlkalkulation genannt worden, mit Recht. Auch die ausgefeiltere Reichskirchenrechtsverfassung von 1648 mit den Artikeln 5 und 7, welche dann bis 1803/6 einen sehr wichtigen Teil der Geschichte des Reichs geprägt hat, verstand sich nur als eine Bestätigung und Novellierung der fortdauernden Grundbestimmungen von 1555. Der wesentliche Inhalt des Reichsreligionsrechts von 1555 lässt sich in 6 Punkten zusammenfassen. Erstens. In Zukunft gilt die Lösung der Glaubens- und Kirchenspaltung nicht mehr wie bisher als unerlässliche Vorbedingung für die Bewahrung des Friedens im Reich, sondern die Folge der Kirchen- und Glaubensspaltung wird den Bestimmungen des Reichslandfriedens unterworfen. Hat es bis 1952 geheißen, Reichsfriede durch Glaubenseinheit, so sagte man 55 Reichsfriede trotz Glaubensspaltung respektive Glaubenseinheit durch Reichsfrieden. Folglich hielt dies die wichtigste Bestimmung des Religionsfriedens jede Gewaltanwendung zur Durchsetzung konfessioneller Ziele ist in Form unter anderem der Reichsakt, das war die schärfste Strafe, die das Reichsrecht kannte, verboten. Das generelle Gewaltanwendungsverbot betrifft jedoch allein das Verhältnis zwischen dem Reichsoberhaupt und den Reichsständen, sowie der Reichsstände untereinander, nicht aber das Verhältnis zwischen dem jeweiligen Landesherrn und seinen Untertanen. Im Gegenteil. Zweitens, alle, auch die geistlichen Reichsstände, dürfen ihre Untertanen zu ihrer eigenen Konfession zwingen. Später haben die Juristen das Jus Reformandi genannt. Die weltlichen Reichsstände aber, wie die Reichsritterschaft, haben die Wahl zwischen der römisch-katholischen Kirche und der augsburgischen Konfession. Die Lutheraner dürfen daher ein evangelisches Kirchen- und Schulwesen errichten. Die katholischen und die lutherischen Untertanen, die von der Konfession ihres Landesherrn abweichen wollen, erhalten ein individuelles Grundrecht auf Integration. Für alle anderen christlichen Religionen und Denominationen bleibt das mittelalterliche Heretikerrecht gültig. Drittens, in den lutherischen Territorien wird die nach kanonischem Recht Iure Divino geltende Jurisdiktion der Diözesanbischöfe mit all ihren Folgen bis ins Ehe- und Erbrecht hinein suspendiert. Das Reich gibt den lutherischen Landesherren außerdem eine Bestandsgarantie für die bis 1552 oder 1555 erfolgten Säkularisierungen des landsässigen Kirchengutes, Verein, Klöster, Stiftung usw. Viertens, im Reichskirchengut gilt die konfessionelle Wahlfreiheit nicht. Geistlichen Fürsten wird als Privatperson zwar der Übertritt zur ausdrücklichen Konfession gestattet, doch verlieren sie dann ipso facto ihr geistlicher Vorrang. Fünftens, für derzeit bikonfessionelle Reichsstädte gilt religionsrechtlich der Status quo. Sechstens, der Religionsfriede gilt, bis zu einer unter den beiden reichsrechtlich anerkannten Konfessionen einvernehmlich auszuhandelnden Vergleichung der Religion und Glaubenssache. Unabhängig vom Ausgang dieser Verhandlungen soll er, wie es dann wörtlich heißt, beständig, beharrlich, unbedingt führen für ewig. Das Reichskirchenrecht dieses Religionsfriedens ist also ein Ensemble von Normen, das die verschiedenen Geltungsebenen nicht nach einheitlichen Kategorien regelt, so wie man seit der Aufklärung, seit Mitte des 18. Jahrhunderts, Rechtsverhältnisse geregelt hat. Auf diese kategorialen Widersprüche soll, wie erwähnt, der Begriff prägend bikonfessionell hinweisen. Für die Territorien hat das Reich 1555 eine bikonfessionelle Verfassung geschaffen. Sie können entweder katholisch bleiben, mit Anerkennung des Papstes und der Konzilien, mit intraterritorialer Gültigkeit des katholischen Kirchenrechts und mit der Ausnahmeregelung für die geistlichen Territorien, denen das Reich dem geistlichen Vorbehalt eine Bestandsgarantie erteilt hatte, oder, soweit sie weltlich waren, lutherisch bleiben oder lutherisch werden und dann mit reichsrechtlich anerkannter intraterritorialer Gültigkeit der evangelischen Landeskirchen und Rechtsordnung auf der Grundlage der augsburgischen Konfession. Aber dass das nach Tradition und selbstverständlich gänzlich präkonfessionelle Reich eigentlich keinerlei Kompetenz zum Erlass einer solchen, dem römischen Kirchenrecht völlig konträren Rahmengesetzgebung für die Territorien besitze. Eine Gesetzgebung, die außerdem im Gegensatz zum evangelischen Theologie- und Rechtsverständnis des 16. und 17. Jahrhunderts stand, das war den Zeitgenossen überhaupt nicht zweifelhaft. Diesen Widerspruch schaffte die notrechtliche Figur des erzwungenen Interimistikums ebenso wenig aus der Welt, wie der im Religionsfrieden verankerte Verfassungsauftrag für den nächsten Reichstag bereits den friedlichen Vergleich der Religionen auf die Tagesordnung zu setzen und dafür Vorbereitungen zu machen. An dieses Gebot knüpften manche durchaus noch Erwartungen. König Ferdinand, der in den drei Wochen des September die Verhandlungen des Augsburger Reichstags mit einer einzigartigen Meisterschaft der politischen Verhandlungstechnik zu Ende brachte, hat vermutlich bis zu seinem Tode im Jahr 1564 nicht die Hoffnung aufgegeben, dass es möglich sein müsse, eine umfassende Reunion, ein wiedervereinigtes und reformiertes Kirchenwesen auf deutschem Boden zu schaffen. Das ist, wie wir wissen, nicht eingetreten. Der Religionsfriede blieb das dauerhafte Grundmuster der prä- und bikonfessionellen Reichsverfassung. Es ist schwer vorstellbar, dass das Reich als ein politisches Gemeinwesen ohne dieses in jeder Hinsicht systemwidrige Reichskirchenrecht noch bis zu Napoleon hin hätte überleben können. Wesentlich erleichtert wurde dieses, nicht begründet, aber erleichtert wurde dieses Überleben durch den bemerkenswerten Umstand, dass sowohl das Tridentinum wie die posttridentinische Kirche sich im 16. Jahrhundert jeder formellen Stellungnahme zu dem Reichsreligionsrecht von 1555 enthalten. Als später die römische Kurie sich für die westfälischen Friedensverhandlungen auf Protest einstellte und im Vatikanischen Archiv nach zitierfähigen Dokumenten über Präzedenzfälle der Reformationszeit suchen ließ, notierte ein päpstlicher Archivar im Mai 1648 als Zwischenergebnis seiner umfangreichen Recherchen: Pontifex videtur comprobare pacem quam Caesar fecit cum protestantibus, pacem in qua non nulla concebuntur quae possumus dissimulare, sed non approbare. Diese Notiz mit den markanten Stichworten comprobare, approbare, dissimulare und non possumus enthält nicht die ganze geschichtliche Wahrheit, aber im Grunde richtig. Das möchte ich noch an drei Punkten zeigen. Paul IV., dritte Tagungsperiode und Reichstag 1566. Erstens, während der Religionsfriedensverhandlungen in Augsburg hat es bekanntlich zwei päpstliche Sedisvakanzen gegeben. Der dritte der Päpste, Paul IV., der in der entscheidenden Etappe des Augsburger Reichstags seit dem 23. Mai 1555 Bischof von Rom war, ließ vorhandene Möglichkeiten der Einwirkung auf die Reichstagsverhandlungen ungenutzt und schickte am 14. August seinen Nuntius, der in Augsburg weilte, weiter nach Polen. Er ist am 7. September abgereist. Das war kein Akt der Missbilligung des erwarteten Religionsfriedens, dessen völlige materielle Unverträglichkeit mit dem Kirchenrecht ein römisches, auf Oktober bis Dezember zu datierendes internes Gutachten, das Kardinal Morone vorgelegt hat, nachgewiesen. Der Kanonist beschreibt zunächst einigermaßen korrekt in 11 Sätzen den Inhalt des Religionsfriedens und knüpft daran 6 mit Zitaten aus dem Corpus Juris Canonici gut unterfütterte Punkte an, die dem Kirchenrecht widersprechen. Sie lauten: Erstens. Über den Articulus Controversa Religionis wird auf dem Reichstag verhandelt, anstatt, wie das Kirchenrecht gebietet, den Papst entscheiden zu lassen. Zweitens. Der Reichsabschied verbietet dem Kaiser, gegen die augsburgischen Konfessionsverwandten vorzugehen. Das widerspricht seinem Amt, welches ihn zwingt, den Glauben des apostolischen Stuhles gegen jedermann zu verteidigen und alle Feinde der römischen Kirche zu verfolgen. Aus diesem Grunde nämlich den Deutschen die Summa Protestas Imperii übertragen worden. So steht es auch im kaiserlichen Obedienzeakt. Drittens. Bischöfe verlieren nach Religionsfrieden beim Abfall vom katholischen Glauben zwar ihr Amt und ihre Pfründe, behalten aber ihren guten Ruf. Pharma und Voraussetzung von Rechtsfähigkeit. Das Kirchenrecht gebietet aber Apostaten und Heretiker zu exkommunizieren und für infam zu erklären. Viertens. Den Bischöfen wird verboten, ihre Amtspflichten gegenüber den in ihrer Diözese wohnenden Heretikern auszuüben. Das Gegenteil steht im Kirchenrecht. Fünftens. Kirchengut, auch usurpiertes, soll in statu sur verbleiben. Das ist Beihilfe zur Sünde und daher rechtsunglücklich. Sechstens. Der Religionsfriede soll Geltung haben. Aber was Laien kirchenrechtlich festsetzen, ist selbst dann ungültig, wenn es für die Kirche günstig wäre. Diese für das Religionsrecht des Ausbruchs Religionsfriedens natürlich vernichtende Kritik, die ohne jedes Pathos ganz nüchtern den weiten Abstand zwischen den diese dissentierenden Rechtsordnungen des Römischen Reichs und der Römischen Kirche beschreibt, ist nicht Ergebnis spitzfindiger Jurisprudenz, sondern bedient sich der klassischen, sozusagen normalen kirchenrechtlichen Allegation. Das Recht von 55, das Kirchenrecht, waren nicht kompatibel. Jedoch folgt aus der Feststellung dieser Diskrepanz kein unmittelbarer Handlungsauftrag für den Papst. Der Gutachter war sich dessen bewusst und schloss, all das widerspricht dem Kirchenrecht, es sei denn der Papst wolle um des Friedens willen oder in der Hoffnung auf einen größeren Vorteil in einigen Punkten Toleranz üben, in aliquibus Toleranz. Diese Maxime hat Paul IV. Sich offensichtlich zu eigen gemacht und jede rechtsrelevante Missbilligung vermieden. In den Briefen, die nach dem Religionsfrieden nach Deutschland gingen, finden sich zwar humanistisch formulierte Klagen und Anklagen, aber keine Reprobation. Eine rechtserhebliche Distanzierung vom Reichsreligionsrecht hat dieser Papst auch 1558 vermieden. Er machte die Kaiserwahl Ferdinands I., weil sie ohne sein Wissen und ohne seine Einwilligung erfolgt sei, zu einem großen öffentlichen Streit und ließ gegen den Kaiser und die Kurfürsten von 16 Kardinälen und Juristen das breite Arsenal des mittelalterlichen Kirchenrechts aufbieten. Dabei wurden gegen den Kaiser Dutzende von Vorwürfen formuliert, aber der Religionsfriede von 1555, der ihn selbst ausgehandelt hatte, wurde ihm nicht vorgeworfen. Paul IV. Legte sich gegenüber dem Reichsreligionsrecht nicht bindend fest. Für diese Zurückhaltung des Papstes habe ich 1962 keine befriedigende Erklärung gefunden. Auch Lutz, der 2 Jahre nach mir geschrieben hat, bietet sich nicht. Wenn er die handlungsleitenden Prioritäten der römischen Politik dieser Jahre aus dem anti-habsburgisch-französischen Bündnis vom Dezember 1955 und aus der Verantwortungslosigkeit des intriganten päpstlichen Nepoten Carlo Carafa ableitet, der 1556 hinter dem Rücken seines alten Onkels deutschen Protestanten so eine religionsrechtliche Konzessionen in Aussicht stellte, die noch über den Religionsfrieden hinausgingen, so beschreibt Lutz zutreffend das einzigartige Missmanagement dieses unglücklichen Papstes. Aber erklärt dies hinreichend, warum eine Persönlichkeit wie Paul IV. Jede formelle Missbilligung des Reichsreligionsrechts unterließ? Ich meine, nein. Ich kann es nicht erklären, aber die Tatsache bleibt bedeutsam. Zweitens. Hingegen bedarf es keiner langen Begründung, dass das prä- und bikonfessionelle Reichsreligionsrecht von 1955 nicht Gegenstand der Beschlüsse des dritten Tagungsperiode des Tridentinums geworden ist. Das Konzil hätte sonst das grundsätzliche Verhältnis zwischen Kirche und Staat ganz anders zum Gegenstand der Beratungen machen müssen, als das in der dritten Periode in den Beschlüssen und Beratungen für die Principes erfolgt ist. Und das lag fernab vom Denkhorizont des Jahres 1562 oder 1563. An eine Pastoralkonstitution in die Kirche und Welt hat damals niemand gedacht, konnte auch niemals denken. Ohnehin spielten ja die deutschen Probleme nur eine Nebenrolle. Der Kaiser hat, besonders in der großen Konzilskrise 1963, Moronus Konzilspolitik mitgetragen, die es ermöglicht hat, das Tridentinum überhaupt zu Ende zu führen. Aber Ferdinand I. wurde keine Zentralfigur für das, nie eine Zentralfigur für das Konzil, wie es früher Karl V. gewesen ist. Drittens. Das Tridentinum trat, wie man weiß, mit der päpstlichen Bestätigung des Bulle Benedictus Deus am 30. Juni 1564 in Kraft. Sie enthielt ein Monitorium an die Fürsten, dass seine Dekrete auch von den Heretikern angenommen wurden. Einen derartigen Beschluss hat das Reich nie gefasst und auch nie zu fassen versucht. Es fehlten dafür bei seiner religionsrechtlichen Struktur alle Voraussetzungen. Wohl aber ist 1566 in Augsburg beim ersten Reichstag nach dem Ende des Konzils das Thema Tridentinum zur Sprache gekommen, zur Sprache, nicht zur Verhandlung. Um Verhandlungsgegenstand zu werden, hätte der Kaiser es in die Proposition 23. März 66 aufnehmen müssen, woran Maximilian II., der selbst protestantische oder protestantisierende Neigungen hatte, das brauchen wir nicht zu entscheiden, hier überhaupt nicht dachte. Wohl aber kam das Stichwort Concilium Tridentinum in den protestantischen Germanen hervor. In aggressiv theologischer Formulierung polemisierten sie gegen das Zitat Scheinkonzilium mit seinen Zitat greulichen und gottwiderwärtigen Artikeln. Und sie forderten den Kaiser auf, als Haupt der Christenheit im Sinne des Religionsfriedens für eine, ich zitiere noch einmal, gottselige, wohlgegründete Vergleichung zu sorgen und ein deutsches Nationalkonzil mit protestantischem Verfahrensrecht einzuführen. Eine derartige Reichskirchenpolitik widersprach gänzlich den aktuellen Absichten des Kaisers, der Türkenhilfe haben wollte für den Sommer 66, obgab und nur eine Bestätigung des Religionsfriedens zur Erörterung gestellt hatte, was er genau wie sein Vater 1559. An einer Bestätigung des Religionsfriedens waren auch die katholischen Reichsstände aufs Höchste interessiert. Denn der Religionsfrieden bot ihm einen sehr durchlöcherten, aber den einzigen Schutz, Rechtsschutz gegen das weitere Vordringen der Protestanten auf Weißkirchen. In ihren Gegengravaren vom 14. Mai gegen die protestantischen Gravaren, das waren der Form nach Petitionen an den Reichstag, die aber nicht zur Verhandlung kommen mussten, wenn der Kaiser sie nicht in die Proportionen aufnahm. In ihren Gegengravaren vom 14. Mai wiesen sie daher die protestantische Invektive gegen das Konzil scharf zurück und betonten, dass sie selbst auf dem Boden eben dieses Konzilium stünden, den die Protestanten als Scheinkonzilium bezeichnet hatten. Damit war der Anfang für die Rezeption des Tridentinums in Deutschland gemacht. Am 23. Mai berief der Kardinal Ignazio Mendona, einer der fähigsten unter den damaligen päpstlichen Diplomaten und ganz ein Mann der Reform, berief er die katholischen Reichsstände zu einer Plenarversammlung ein. Tatsächlich sind alle gekommen, auch der Kölner Erzbischof, der sich seit 2 Jahren weigerte, die Professio Fiorentina abzulegen. Vor diesem in der Reichsverfassung nicht vorgesehenen Gremium, das demnach 1648 formell begründeten Corpus Catholicorum entsprach und das der katholischen Vereinigungspartei seit 1555, teilweise auch schon früher, wiederum seine Vorläufer hatte, vor diesem Gremium sprach er in bewegenden Worten vom Trienter Konzil und schlug diese Versammlung in einem reichstagsähnlichen Verfahren wie bei einer Proposition die Annahme der tridentinischen Glaubens- und Reformdekrete vor. Die Stände zogen sich darauf zu einer kurzen Beratung, etwa eine halbe Stunde, in ihren 3 Kurien zurück und teilten anschließend durch den Erzbischof von Mainz, den Erzkanzler des Reiches, den Vertreter des Papstes mit, ganz in Form des Reichstagsakt geschieht. Ja, das Konzil nehmen wir an, nur muss man mit den Reformdekreten da uns etwas nach sich üben. Schon Ranke hat diesen formellen Akt am Christi Himmelfahrtstag 1566 in Augsburg als einen Wendepunkt in der Geschichte des deutschen Katholizismus bezeichnet. Es handelt sich tatsächlich um eine Epoche im griechischen Sinne, auch wenn die innere Erneuerung, dann die Modernisierung der katholischen Kirche in Deutschland mit den tridentinischen Reformdekreten überaus frei verfahren ist. Heinrich hat einige Beispiele gebracht und ich erinnere nur an das Erzbistum Köln, das unter Ferdinand, dem Erzbischof Ferdinand bis 1651 wirklich erneuert worden ist. Der war weder geweihter Priester und war gleichzeitig noch Bischof von Lüttich und von Paderborn und von Münster und von Hildesheim und von Propst von Berchtesgaden und so fort. Das wurde alles mit Dispensen gemacht. Dass das Tridentinum 1566 nicht vom Reich, sondern von einer extra konstitutionellen Versammlung der katholischen Reichsstände rezipiert worden ist, entsprach präzise der prä- und bikonfessionellen Reichskirchenrechtsstruktur von 1955, das, wie erwähnt, im Reichsabschied vom 30. Mai dann erneut bestätigt worden ist. Zum letzten Mal übrigens vor der großen Novellierung von 1648. Diese Bestätigung 1566 ist für das Papsttum Anlass geworden, ganz grundsätzlich zu prüfen, ob es die Diskrepanz zwischen Tridentinum und fortdauernder Gültigkeit des universalen Kirchenrechts einerseits und dem prä- und bikonfessionellen Reichsreligionsrecht andererseits, glücklicherweise hatten wir damals diesen schrecklichen Begriff noch nicht, hinnehmen solle oder protestieren müsse. In dramatischen Erörterungen und Entscheidungen, die ich vor 33 Jahren ausführlich dargestellt habe und die ich jetzt nicht wiederholen will, fiel der Würfel für die Rechtsfigur des Dissimularen. Dabei ist die römische Kurie, bei dieser Figur ist die römische Kurie bis 1640 und 50 geblieben, zu einer Zeit, als die Proteste den Gang der Welt in ihrer Tagespolitik nicht aufzuhalten vermochten, wie die Akteure 40 und 50, ein Jahrhundert später, genau wussten. Aber noch in der staatskirchenrechtlichen Lehre der katholischen Reichsjuristen in der Mitte des 18. Jahrhunderts ist an dem universalen Kirchenrechtsmaßstab festgehalten worden, obgleich niemand daran rütteln wollte, dass das Heilige Römische Reich Deutscher Nation auch hinsichtlich seines Religionsrechts ein Corpus Irregulare war. Dies habe ich mit der komplizierten Begriffsbildung prä- und bikonfessionell ausdrücken wollen. Und ob diese diskutierbare Terminologie und dass der eindeutige Tatbestand des Reichsreligionsrechts der 55 als modernisierend zu bezeichnen ist oder nicht, das müssen Sie entscheiden. Danke nicht für Ihre Aufmerksamkeit. Die Belehrung geschützt und Sie haben ja wahrscheinlich die richtige Frage gestellt, wir jetzt beantworten können. Darf ich denn vielleicht an Sie eine Frage richten? Wissen Sie einen besseren Ausdruck? Con microfono in mano, prendo il microfono vagante. Ich würde vielleicht aus logischen Gründen ein kleines bisschen Widerspruch anmelden, denn prä- und bikonfessionell widerspricht sich ja im Grunde nicht. Denn präkonfessionell, da gibt es ja noch keine Konfession, und bikonfessionell müssen es zwei Konfessionen geben. Also da habe ich einfach Schwierigkeiten zu folgen. Obwohl Ihnen ja schon klar ist, dass der Sachverhalt, den Sie meinen, dass Ihre Begriffsbildung dem möglicherweise gerecht wird. Aber mich interessiert eigentlich was anderes mehr. Das ist die, ist gewissermaßen ex officio, die Frage nach der Modernisierung. Ich meine, aus meiner Sicht ganz grob, vielleicht trägt das noch an, zu anderen Stellungnahmen, scheint mir einer der klassischen Fälle von intendierten und nicht intendierten Maßnahmen und Vorgängen zu sein. Das heißt, im Grunde eine sehr aus der Sicht des politischen Entwicklungsprozesses der Neuzeit eher altmodische Art und Weise vorzugehen, die aber letztendlich ein vergleichsweise modernes Ergebnis, nämlich eine Stabilisierung der konfessionellen Verhältnisse, nicht unbedingt eine Toleranz, das ist was anderes, aber eine Parität produziert, die sie möglicherweise in der Weise gar nicht beabsichtigt hat. Nicht? Also ein unmodernes, ein wie Möller, ist ja das Zitat von Möller gebracht, ein geradezu mittelalterliches Verfahren, das schlussendlich moderne Ergebnisse produziert. Und das finde ich einigermaßen faszinierend und versuchte ja schon heute Morgen etwas in der Richtung zu deuten, in die Richtung zu deuten, dass man nicht von vornherein annehmen darf, moderne Absichten produzieren, moderne Ergebnisse. Es kann auch völlig anders verlaufen. So, das wäre das, was mich an der Sache interessiert hat. Aber vielleicht hat sich jetzt irgendjemand ermannt oder erfraut und ergreift jetzt das Wort, dann ist es das muss unser Festredner auch jetzt wieder eine drauf. Nein, nein, Sie wissen ja, dass ich ungewöhnlich tolerant bin. Also Ihre Vorstellung, wie ich den Begriffsapparat mit intendiert und nicht intendiert und relativ und absolut kenne ich ja jetzt seit heute Morgen und so schnell konnte ich das nicht internalisieren. Aber Ihre Grundanschauung von den unbeabsichtigten Nebenfolgen historischer Handlung, den teile ich voll. Eigentlich genau das Gleiche, nur in anderen. Die Frage ist jetzt nur, also das für 1555, muss ich das noch sagen. Wir warten seit 1859, seit Anfang der 60er Jahre, des vorigen Jahrhunderts, warten wir auf die Edition der Reichstagsakten, die zu dem Jahr 55 hinführen sollen. Und nach unseren jetzigen Planungen wird mein jüngster Enkel, der im vergangenen Jahr geboren ist, und falls die Lebenserwartung bleibt oder steigt, wird er, falls er sich für solche Dinge interessiert, den Genuss dieser Edition bekommen. Das dauert also einige Zeit. Was will ich damit sagen? Ich will damit zunächst einmal sagen, dass wir über den Reichstag von 55 keineswegs alles, was es an Köln gibt, bereit haben. Zweitens. Für jede Position kann ich Ihnen augenblicklich schöne Belege geben. Drittens, der Grundzug, so ist auch die Meinung Haeckels, so hat früher auch Franco und hat Moritz Ritter gedacht, der Grundzug 55 ist Parität gewesen zwischen den Konfessionen. Wenn auch mit vielen Ausnahmebestimmungen, die dann 1648 ausgeglichen und aufgehoben wurden. Wenn Sie dieses Ausgleichen von Gegensätzen und von eigentlich unlösbaren Dingen, dieses Ausbalancieren, als etwas speziell Modernes bezeichnen, da hätte ich Bedenken. Ich weiß nicht, ob man das nicht im Mittelalter, ich kenne ich weiß zu wenig vom Mittelalter und Herr Hesse ist schon gespannt darauf, dass wir jetzt irgendetwas über das Mittelalter falsch sagen, dann würde ich wie ein Geier von oben die Futter abstürzen in die Linse. Denn das heißt also, ich könnte mir vorstellen, dass es im Mittelalter den Hiss geben und vor allen Dingen ist dieses Ausbalancieren von systematisch gesehen unvereinbaren Dingen so typisch für das 19. und 20. Jahrhundert. Das ist typisch für die Systemtheorie von Delk und Parsons. Der denkt natürlich immer und ausschließlich und ausschließlich, aber zunächst an noch einmal ist das in Europa fast durchgegangen gewesen? Das ist auch mein Grundbedenken gegen die Frage. Wobei die Modernisierungsweise das Technische betrifft, Sie haben noch, bedarf überhaupt keiner Frage. Aber können wir in diesem sowohl als auch oder ja, aber der frühen Neuzeit, das ja nicht nur vielen Gebieten, sondern auf vielen Gebieten ist, sollen wir das schon nun interpretieren als ein Beginn, eine Vorwegnahme von Dingen, denke ich und denke. Ja, mal die Teile bewegen. Okay, machen wir die Teile, ja. Die so rein. Also ich würde Ihnen da durchaus recht geben, aber meiner Meinung nach liegt das Moderne nicht unbedingt in der Lösung, sondern im Problem. Und mittelalterliches Ausbalancieren hin und her, da will ich also auch lieber nicht festlegen, solange größere Autoritäten da sind. Aber die Notwendigkeit zwischen zwei getrennten und politisch mehr oder weniger gleichgewichtigen Religionspositionen zu balancieren, ist in der Tat etwas Modernes. Das hat es nicht gegeben. Es hat mindestens die Fiktion einer einheitlichen Kirche gegeben und das Problem gab es nicht. Also ist das Problem das Moderne. Vielleicht nicht die Problemlösung, da würde ich Ihnen recht geben. Da würde ich sogar noch eines draufsetzen, was mir eigentlich ein bisschen ein Anliegen ist. Ich habe das schon angedeutet, man sollte die Parität, die reichsrechtliche Parität, nicht mit Toleranz verwechseln. Das ist ein studentischer Irrtum. Parität ist, um es hart zu sagen, Intoleranz zu zweit nehmen. Diejenigen, die nicht in den Genuss der Parität gelangen, sind draußen und werden möglicherweise noch schlimmer traktiert, als wenn eine monolithische Konfession da wäre. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, die ich anfügen möchte, zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, dass was im Reich an Reformen geschieht, sich sehr häufig nicht ganz direkt mit tridentinischen Vorstellungen verträgt. Herr Molitor hat ja diese provozierend gemeinte Formel geprägt von der nicht-tridentinischen Reform. Nicht? Das bringt das eigentlich sehr gut auf den Punkt, was Sie vorhin gesagt haben. Finalmente, Professor. Nur zu dem, was ich eben sagte. Das wurde aber in Trient schon. Das Mikrofon kommt. Oh, da legt mir sein Redner wohl zu. Ja, gut. Also, das wurde aber schon in Trient gesagt, bei den Gutachten, die ich zu publizieren habe, über einen Akt, ist eins von der Ober- und eins von der niederösterreichischen Regierung und da hat auch der katholische Kaiser gesagt, und er hat es auch nachher in Trient vertreten schon, die ganzen Bestimmungen, Dekrete über die Bischöfe sind im Reich nicht durchführbar. Warum? Weil die Reichsverfassung dem entgegensteht. Denn die Fürstbischöfe sind zugleich Fürsten und da kann man nicht Bischöfe wählen nach den Dekreten des Konzils von Trient. Wurde schon gleich gesagt, nicht wahr? Ist nicht durchführbar, die Reichsverfassung steht dem entgegen. Und Patronatsrecht und so. Ich wollte nur das zu dieser Ergänzung von dem, nicht von der nicht verwirklichten Reichsreform. Mi pare che si cominci già a vedere il treccio tra la relazione di Röpken e l'introduzione di stamattina. No? Viene fuori un intreccio molto naturale. Chi chiede la parola adesso? Professor Röpken. Nein, ich meine, das, was Herr Ganser gesagt hat, ist ja nur zu unterstreichen. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, ein Spanier, der bei der Diskussion über die Bischöfe die deutschen Domkapitel als Söhne der Hölle bezeichnete. Nicht? Und auf der anderen Seite wurden sie als die Garanten. Ja, sichtbar. Als die Garanten. Ja. Ich habe das ja hier nicht beschrieben. Nein, das war 1566. Die Reichsfürsten sagten, wenn ihr gegen den Religionsfrieden protestiert, machen wir das nicht mit. Und der Kommandone sagte, und seine Berater waren der Meinung, Das habe ich, was die Zeit bis 44 betrifft, schon einmal in meinem Buch vor 32 Jahren beschrieben. Während des Augsburger Reichstags von 55 war er Fürstbischof von Augsburg, das war der Kardinal Truses. In Truses von Waldburg, war durch einen der besten damaligen Juristen vertreten, das war sein Kanzler, der Dr. Konrad Braun, der hatte zum Beispiel an der Kammergerichte, der hat wesentlich die Kammergerichtsordnung von 1548 geschrieben, die 55 novelliert wurde. Und Braun hat protestiert, das war ist der einzige Protest der 55 gegen Religionsfrieden abgegeben. Diesen Protest fanden Dillinger Jesuiten, Leimann und Frohrer, in den 20er Jahren des 17. Jahrhunderts, als der Fürstbischof von Augsburg die Reformationen in seinem Fürstbistum, vor allem in der Stadt Augsburg, rückgängig machen wollte. Und sie haben dann die von dem Teil der evangelischen Reichsstände zwischen 55 oder nach 55 bis zum 30-jährigen Krieg entwickelte Vertragstheorie übernommen. Die Vertragstheorie lautete, der Religionsfriede ist ein Vertrag, der ist einvernehmlich ausgehandelt, also kann er auch nur einvernehmlich verändert werden. Das war das Hauptargument gegen das Restitutionsdienst. Und haben gesagt, ja, unser Reichsreligionsrecht ist vertragsrecht. Da der Fürstbischof von Augsburg dagegen protestiert, dann ist er dagegen daran nicht gebunden. Das war juristisch völlig korrekt. Das haben sie in einem dicken Buch, das hieß Compositio Pacis 1629, publiziert. Das war so virulent, dass es noch im Westfälischen Frieden ausdrücklich als Buch verboten worden ist. Also immerhin. Und im Jahr 1640 nun versucht man aus den Konzessionen des Prager Friedens, die ja auch schon wieder ein Rückgang vom Restitutionsedikt waren, ein Rückzug in Richtung auf 1555 grosso modo, davon versucht man noch herumzukommen, noch wegzukommen. Und der Prager Friede enthielt eine Klausel, dass die Bedingung des Prager Friedens war in der Friede, auf dem Weg über eine Amnestie, den Reichsständen, die augenblicklich ganz oder teilweise ausgeschlossen seien, zugänglich gemacht werden könnte. Der Reichstag von 1640-41 hat nun eine Amnestie beschlossen. Und gegen diese Amnestie hat sich der damalige Nunzius, der hieß Mattei, unter dem Eindruck der Texte und der Einwirkungen, die fürstbischöfliche augsburgische Politik in Augsburg auf diese Einwirkung, hat er nach Rom gesagt, wir müssen eigentlich protestieren. Und dann haben die in Rom begonnen und riesige Archivrecherchen gemacht, was müssen wir, was müssen wir nicht. Und er hat schließlich protestiert vor einem Notar, das war aber den Protestanten bereits die 1645 im September begannen, ihre Gravamina zusammenzustellen, das heißt also ihr Verhandlungsprogramm. Das wussten sie, deswegen haben sie von Anfang an eine Antiprotestklausel in den künftigen Vertrag vorgesehen, der ja auch im Frieden entsteht. Zweimal, einmal im Artikel 5 und dann nochmal im Artikel 17. In den gleichen Septembertagen wird der Nunzius, der den Frieden vermittelt in Münster, von einem Vertreter dieser Augsburger Dinge aufgesucht, korrespondiert mit dem Fürstbischof von Augsburg und kommt jetzt auch in diese Augsburger Verteidigungsposition. Das war für die Augsburger eine hervorragende Position. Und da nun die Frage, ob man zustimmt oder nicht, ganz wesentlich davon abhängt, ob man sagte, wenn wir nicht zustimmen und der Krieg weitergeht, wir können den Krieg noch weiter führen. Oder, ob es geht oder nicht, wir müssen Frieden schließen, weil wir den Krieg nicht weiterführen können. Und das ist etwas, was mit Moraltheologie überhaupt nichts mehr zu tun hat. Das war aber die entscheidende Frage. Und weil Kiji in diesem Punkt anders dachte, als die katholischen Prinzipalisten und die Protestanten schließlich dieses neue Reichsregierung uns recht verabschiedet haben. Deswegen hat er gesagt, wir müssen uns unsere Rechte vorbehalten, zumal vorher im Oktober 1947 der kaiserliche Gesandte Vollmar, der eigentlich auf kaiserlicher Seite die Texte entwarf, der hatte ausgestreut, das können wir jetzt, wir können uns mit denen einigen, der Papst will ja auch, ist ja auch damit einverstanden. Und um das Nicht-Einverständnis mit dieser Sache, hat er dann erst Noten geschrieben und so weiter, das ist dann eine komplizierte Folge von Protest, das will ich hier nicht im Anbringen. Das heißt also, man kann die kuriale Entscheidung zwischen 1614 und 1650, die kann man Stück für Stück in ihrer tagesaktuellen Motive der Entscheidung, kann man durchaus begründen. Dahinter steht aber letztlich, es ist noch etwas anders, ob die Nunzien protestieren oder ob der Papst einen Brille erlässt, indem er die in diesem Frieden enthaltenen Rechtsgrundsätze verurteilt. Das ist ein Urteil gewesen, Zeldomus Dei. Ich habe darüber vor ein paar Jahren in der Mittelfestschrift einen Aufsatz geschrieben. Das ist natürlich noch etwas anderes, aber wie gesagt, es ist wesentlich die Rezeption deutscher, katholischer, eines Teils, nicht keineswegs einer Argumentation, die im Dreißigjährigen Krieg in Deutschland vertreten wurde, plus Beurteilung der allgemeinen europäischen Situation, der politischen Situation und der Kriegssituation. Diejenigen, die Theologen, die für den Abschluss des Westfälischen Friedens waren, das waren die Bayern und waren diejenigen, die Bayern und der Kaiser herangezogen haben, haben genau die gleichen moraltheologischen Erwägungen angestellt, wie auch diejenigen, die wie die Augsburgischen, die Dillinger und wie Adami, die dagegen waren. Aber woran sie sich unterschieden waren, die einen sagten, wir können noch Krieg führen, die anderen sagten, wir können nicht mehr Krieg führen. Das heißt also, das ist ein etwas intrikates, das klingt zunächst so merkwürdig. Der Kichi hatte eine Instruktion, in der stand, du musst nicht auf jeden Fall protestieren. Die habe ich vor 1952 in Rom gefunden, damit hat meine Beschäftigung mit dem Westfälischen Frieden angefangen. Io volevo solo, non sono in grado di seguire neanche insomma, queste splendide pieghe del discorso storico che adesso anche nella sua relazione il professor Reggio ci ha portato. Però sono sopraffatto dai dubbi, da alcuni dubbi insomma, già dalla relazione di questa mattina, che riguardano di nuovo il problema del moderno. Credo che valga la pena di parlare di queste cose all'inizio del seminario perché questo titolo ci sta sopra la testa, quindi bisogna in qualche modo che ci liberiamo, insomma, che io mi liberi dai dubbi che ho. No? La prima, il problema grosso che io ho, l'equivoco più grosso che c'è nella mia testa riguardo a questo problema del moderno è questo. A me non pare che quando si parla di moderno, tutte le volte che se ne parla nella storia dell'Occidente, sempre se ne parla dal XI secolo fino ai giorni nostri, a me non pare che quando si parla di moderno si debba necessariamente collegare il moderno con il progressivo. La coppia conservativo-progressivo, secondo me, non ha a che fare con la coppia moderno-non moderno. Il moderno può essere sia progressivo che conservativo. Non è questo il problema. Il problema del moderno, secondo me, sta semplicemente nel fatto che in determinati momenti che vengono di solito fissati dalla ricostruzione storica e non da coloro che sono i protagonisti, in determinati momenti problemi importanti della convivenza o della cultura non possono più essere compresi e risolti secondo categorie fino a quel momento vigenti. Il moderno consiste nel fatto che concretamente si devono affrontare determinati problemi, si devono risolvere questi problemi in maniera nuova. Quasi sempre questo passaggio, insomma, si verifica nella concretezza delle cose, empiricamente, e non necessariamente sulla base di grandi momenti di pensiero, di grandi rivoluzioni di pensiero, che ci possono anche essere, ma che non sempre sono consapevoli e non sempre sono immediatamente usati. Questi cambiamenti di pensiero, questi spostamenti di riflessione filosofica, questi avanzamenti, se vogliamo, anche di riflessione filosofica, più spesso avvengono dopo, seguono la soluzione empiricamente nuova, moderna dei problemi. Io non ho capito tutto perché purtroppo la di dati e di date, era detta in tedesco così rapido che per noi italiani, per me in modo particolare, forse non lo so, non è stata tutta comprensibile. L'impressione però che ho avuto dalla sua lezione è stata che effettivamente nella recezione dell'evento Concilio di Trento, nel corso di un secolo, si è verificato esattamente quello che ho descritto prima. Cioè sono sorti problemi per i quali i mezzi esistenti non sono più stati adeguati. Il fatto che la Costituzione dell'Impero non consentisse di recepire i decreti conciliari è una dimostrazione, secondo me, che con i decreti conciliari, con la situazione che si creano, noi ci troviamo di fronte a qualche cosa che si può definire moderne, di moderne, aine moderne. Questo è quello che io penso e quello che proporrei. D'altra parte sono non convinto che si possa, che sia giusto, che sia proficuo, non è un problema filosofico, ripeto, è un problema di pratica utilità. Per me è questo, insomma. I concetti, anche la metodologia, o risponde a criteri di utilità, o se no non ha senso. Io non sono convinto che sia molto utile impiegare il termine modernizzazione, modernization, per risalire a momenti così lontani da noi e diversi da noi. Quindi io ritengo che sarei molto cauto, insomma, nell'applicare, nonostante tutte le sfumature che sono apprezzabilissime, che ha introdotto stamattina per esempio anche Reinhardt, io sono dell'opinione che il termine modernismo è un termine effettivamente pericoloso, perché nell'uso normale che se ne fa nelle scienze sociali, anche quella parte della scienza sociale che secondo me è la storia, in particolare quella economico sociale o anche costituzionale, nell'uso che se ne fa il concetto di modernizzazione a me pare che a sua volta invece presupponga una modernità che viene riconosciuta come tale dagli attori e che si tratta di attuare. Allora io sono d'accordo che si possa parlare di modernismo per il XIX secolo, per il XX secolo, perché lì c'è una diffusa convinzione da parte degli attori storici che con la rivoluzione francese, con la rivoluzione industriale, con la rivoluzione sociale che ne è seguita, eccetera, eccetera, una modernità è avvenuta e bisogna tradurla in pratica anche sul piano delle istituzioni, della legislazione, eccetera, eccetera. E allora lì va bene parlare di modernizzazione. Ma per l'epoca precedente, per quest'epoca di cui noi stiamo trattando, io credo che questa consapevolezza non ci fosse, che non ci fosse un problema di mettere in pratica una modernità già attuata nella consapevolezza della gente, ma che semmai si possa parlare, io non sono riuscito a trovare un altro termine, insomma, forse ci sarà, io non sono esperto di queste cose. Credo che si dovrebbe usare un termine analogo a quello che qualche storico della Costituzione ha usato per il problema della formazione dello Stato moderno, quando ha parlato di Staatsräson. Secondo me bisognerebbe riuscire a inventare qualcosa del genere di una moderne Staatsräson, cioè un cambiamento sostanziale di quadro che è intervenuto tanto che gli strumenti vecchi non, la Reichsverfassung non funziona più, e quindi una catena di soluzioni anche pratiche che si inventano progressivamente e che indubbiamente conducono in direzione di qualche cosa che sarà poi il moderno pienamente attuato dopo l'illuminismo. Quindi sarei, sono d'accordo, mi fa già bene che il professor Reiner distingua tra, se non mi ricordo come è chiamato, una modernizzazione reale, una effettiva, insomma, eccetera, eccetera. Andrei più avanti e proverei a raggiungere, insomma, dei concetti meno equivoci sopra questo punto. Posso? Sì. Ich danke sehr. Ich würde gerne auf Deutsch antworten, weil die Sache vielleicht doch etwas zu kompliziert ist für mein bescheidenes Italienisch. Zunächst vielleicht eine kleine apologetische Bemerkung. Ich habe ausdrücklich heute Morgen gesagt, dass Modernisierung im Sinne der Perspektiven des 19. und 20. Jahrhunderts in unserem Bereich nur im Sinne von Vorläuferprozessen in Frage kommt. Also insofern bin ich saliert, aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach, wenn man eine Tagung veranstaltet unter dem Titel Das Konzil von Trient und die Moderne, dann kann man meiner Meinung nach diesen Begriff Moderne nicht verwaschen, wie heißt das so schön neudeutsch, im Raum stehen lassen, sondern man muss sich mit dem Begriffsapparat und den Kategorien, die es dazu gibt, auseinandersetzen, und das habe ich heute Morgen zu tun versucht. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ob man das Kind nun so nennt oder so, ist im Grunde nicht so wichtig. Aber ich glaube doch, dass Magels alternativer Begriffe, Sie haben ja selbst Ihre Zweifel geäußert, wir eigentlich nicht die Wahl haben, wenn wir uns das Problem stellen, wie weit Trient und die Entwicklung der modernen Welt zusammenhängt, dann müssen wir einfach mit der gleichen Begriffe operieren. Wir kommen nicht drum herum, wir brauchen sie nicht bejahen, wir können sie kritisieren, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das wäre sozusagen die allgemeine Antwort. Ich bin also da nicht so ganz einverstanden. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, modern mit progressiv, mit Fortschritt assoziiert haben, und da habe ich auch versucht, heute Morgen klarzustellen, dass zum einen modern, das steht in jedem Lexikon, einfach das Neue ist im Vergleich zum Alten. Das ist auch nicht unbedingt progressiv sein, das war ein bisschen das, was ich gemeint habe mit Aggiornamento, mit Anpassung an neue Bedürfnisse. Und das Moderne im anderen Sinn bedeutet die einmalige Moderne des 19. und 20. Jahrhunderts, und da habe ich mir erlaubt, darauf hinzuweisen, dass die möglicherweise schon rum ist, nicht? So dass wir gewissermaßen emotional etwas auf Distanz gehen können. Schließlich möchte ich noch auf einen Punkt hinweisen, der mir ganz wesentlich zu sein scheint, mit dem Sie begonnen haben und wo ich ganz und gar mit Ihnen einig bin und auch sehr dankbar für den Hinweis, nämlich wie das funktioniert, diese Modernisierung oder Modernwerdung oder wie auch immer. Denn genau das können wir in Trient beobachten. Ich habe das heute Morgen nicht so schön darstellen können wie Sie, nämlich dass pragmatisch, empirisch Probleme gelöst werden, mit allerhand Kompromissen, manchmal mit faulen Kompromissen, weil man im Grunde keine Lösung weiß und dass es eigentlich selten vorkommt oder vielleicht gar nie, dass man für ein neues Problem auf Anhieb eine klar konzipierte, souveräne, moderne Lösung findet, sondern man mit Verlaub gesagt pfuscht, schließt Kompromisse, empirisch, pragmatisch. Und dann kommt unterm Strich was Neues bei raus, hinterher wird es reflektiert und wird gewissermaßen ideologisch thematisiert. Und das ist genau das, was wir wahrscheinlich an Trient beobachten können, was ich ein bisschen mit dem, hinterher auch mit dem Mythos Trient, der so lange anhält, meinte. Was macht das Konzil? Das Konzil arbeitet, löst aktuelle Probleme, mindestens im Reformbereich, vielleicht auch im Lehrbereich, das kann ich nicht so beurteilen. Und ganz pragmatisch, wie Sie es gesagt haben, was am Schluss rauskommt, ist ein geschlossenes theoretisches Gebilde, das weit in die Gegenwart hineinwirkt. Also für den Hinweis bin ich sehr dankbar, das habe ich nicht so schön hingekriegt. Danke. Darf ich, Herr Reiner, zu diesem Punkt auch nur noch drei Sätze sagen? Sie können in jedem Aufsatz, in jedem Buch, in jedem Vortrag zu Beginn dreimal den Hörern und Lesern sagen, wenn ich Moderne meine, habe ich damit die Kategorie Fortschritt überhaupt nicht im Sinn. Ich gehe jede Wette ein, 80% Ihrer Hörer und Leser lesen und hören das und denken nach wie vor, Moderne muss etwas mit Fortschritt zu tun haben. Nun können wir jetzt gerne die Repräsentativbefragung über die Semantik von Moderne bei den Straßenbahnbenutzern und bei den Nicht-Straßenbahnbenutzern abhalten. Also nach meiner nach meinem Sprachgefühl ist es zu nah mit Fortschritt verbunden, und weil ich wie Sie meine, dass Fortschritt keine Vokabel ist, die so sozusagen als Leitstern uns durch die Geschichte sicher führen kann, was nichts gegen Fortschritt bedeutet, sondern nur auf seine Nützlichkeit. In Bezug auf die Nützlichkeit bin ich völlig mit Ihnen einig. Historische Begriffe sind nur so weit sinnvoll, dass sie uns nützen, Erkenntnis besser zu organisieren, als wenn wir sie nicht hätten. Wir sind keine Philosophen. Also das ist die Schwäche, glaube ich, die Ihr Modernisierungsbegriff hat. Due parole soltanto, perché ormai è ora di concludere, dopo facciamo una breve pausa di un quarto d'ora e alle 5 puntuali incominciamo con la relazione di Mazzocco. Io credo che l'intervento di Schira sia molto utile proprio per empiricizzare, direi, il nostro modo di approccio al modello. Io faccio solo un esempio perché secondo me la relazione direi che è stata proprio molto importante dal punto di vista metodologico. Nel 1530 abbiamo l'incoronazione di Carlo V a Bologna, è ancora una tipica reazione medievale, assolutamente medievale, alla riforma protestante anche, cioè si riprende l'ideale del Sacro Primo, che Elzica ha pubblicato anche il cerimoniale. Coronazione ci ha dimostrato appunto come sia una sopravvivenza. Dopo 25 anni noi ci troviamo con Augsburg in una situazione del tutto diversa, in cui l'impero è costretto a trovare delle soluzioni nuove in questa biconfessionalizzazione dell'impero. Per me parlare di modello vuol dire semplicemente questo, vedere come certamente al di là della coscienza